Renaissance, Aufklärung, die Abschaffung der Leibeigenschaft im 18. Jahrhundert und die Umformung des Feudalismus in ein System aufgeklärter und konstitutioneller Monarchien nach dem Wiener Kongress und in Großbritannien und Holland schon zuvor, ebneten den Weg für Bedingungen, die es unzähligen Menschen ermöglichten, am Prozess der Produktion eigenständig teilzunehmen. Die Abschaffung der Leibeigenschaft schuf dazu die wichtigste Form des Eigentums, nämlich das Eigentum des Menschen an sich selbst. Das Eigentum an Dingen musste nicht neu erfunden werden, denn der Adel hat es in den Jahrhunderten zuvor schon für sich reklamiert. Und auch das städtische Bürgertum hat es durch diese Erfindung zu gewissem Wohlstand im Vergleich zur Landbevölkerung gebracht. Nicht umsonst sagte man früher, Stadtluft macht frei. Mitte des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts koinzidierten so historisch die Bedingungen für die Etablierung einer freien Marktwirtschaft. Die schnelle Explosion des Wohlstands, die dem folgte, führte auch erstmals dazu, dass sich Ökonomen systematisch mit den Quellen dieses Erfolgs befassten. Adam Smith ragte unter ihnen als solitär heraus. Er erkannte wesentliche Wirkmechanismen und fasste sie in seinem epochalen und in seiner intellektuellen Größe gar nicht zu überschätzenden Werk »The Wealth of Nations« zusammen. Viele der Mechanismen, die er postulierte, aber nicht final nachweisen konnte, wurden später von den großen Köpfen der österreichischen Schule, insbesondere von Mises und von Hayek, detaillierter herausgearbeitet und in ein Konzept der Sozialphilosophie von Gesellschaften weiterentwickelt. Diese Erkenntnisse führten dann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Gründung liberaler Parteien, die Reformen im Sinne einer kapitalistischen Marktwirtschaft durchsetzten. Der folgende Anstieg der Produktivität und die Industrialisierung in den Städten setzte eine Völkerwanderung der bettelarmen Landbevölkerung in die Städte in Gang. Ja, sie waren auch in den Städten für unsere Maßstäbe noch arm. Aber im Vergleich zu den Bedingungen auf dem Lande, wo Bevölkerungswachstum auf stagnierende landwirtschaftliche Produktion stieß, waren die Bedingungen in den frühkapitalistischen Städten unglaublich verlockend. Trotz des sich beschleunigenden Bevölkerungswachstums schaffte es dieser Kapitalismus dann innerhalb eines Menschenalters, die Armut weitgehend zu beseitigen, bevor die sozialistischen und kommunistischen Experimente des 20. Jahrhunderts vieles davon wieder zunichte machten. Es ist auch nicht wahr, dass die Kapitalisten die Früchte dieses neuen Wohlstands nur deshalb mit den Arbeitern teilten, weil Gewerkschaften oder sozialistische und sozialdemokratische Parteien sie dazu gezwungen hätten. Die ersten großen Projekte des sozialen Wohnungsbaus oder die medizinische Versorgung oder Gemeinschaftseinrichtungen wurden ausnahmslos von großen Industriekapitänen initiiert und vorangetrieben. In Essen zeugt heute noch ein ganzes Stadtviertel davon. Der Grund war nicht Altruismus oder Gutmenschentum oder ein schlechtes Gewissen. Der Grund war viel einfacher. Das ungeheure Wachstum der Produktion und der Investitionen in immer neue Fabriken und andere Produktionsmittel hatte das zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch unerschöpflich erscheinende Arbeitsangebot zuströmender Massen der Landbevölkerung absorbiert. Es setzte einen Wettbewerb um Arbeitskraft ein. Die relative Knappheit des Kapitals nahm ab, die relative Knappheit der Arbeit nahm zu. Dieser Wettbewerb bedeutete nicht nur bessere Bezahlung, sondern auch bessere Arbeitsbedingungen, besseren Arbeitsschutz, bessere Infrastruktur und Versorgung.